Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Iti piso bhagava arahant sammasambuddho Ti svākhāto bhagavatā dhammo sandhittiko akāliko ehipassiko opanayiko paccattaṃ vedita viñuhi ti supatipanno bhagavato sāvakasaṅgho ujupatipanno bhagavato Sāvaka-saṅgho ñāya-patipanno bhagavato sāvaka-saṅgho sāmīcci-patipanno bhagavato sāvaka-saṅgho yajidaṃ cattāri purisa-yugāni artha-purisa-puṅgalā ese bhagavato sāvaka-saṅgho Ahuneyo, Pahuneyo, Dakkhineyo, Anjali Karaniyo, Anuttaram Punyakhetam Lokasati, Evaṃ Buddhaṃ Saranthānaṃ Dhammaṃ Saṅghaṃ ca Bhikkhavo, Bhayam va Chambitattam va Lomahamso. Nahe satiyati. So, wir fangen an eine Reise, monatslange Reise. Und wir fangen an am sehr günstigen Tag. Heute ist ein Uposatha, ein Vollmondtag. Es ist genau ein Vollmondtag nach dem Vollmond, in dem der große Lehrer, der große Lehrer unserer Zeit, es gab viele, viele große Lehrer, aber in unserer Zeit, der große Lehrer ist Shakyamuni Buddha, der genau vor einem Monat hat erreicht, was er erreicht hat. Er ist geworden voll erwachte. Er ist geworden das höchste Ideal, das höchste, was wir uns als Menschen wünschen können. Hat er erreicht. Höchste Ideal, also mindestens für uns Buddhisten, als Mensch ist ein Buddha zu werden. Besseres, nicht nur für Menschen, sondern für alle Wesen gibt es nicht. Das ist das Beste, Optimale. Und wir haben das große Glück, dass wir uns in den nächsten Tagen, also für einen ganzen Monat, mit den Sachen beschäftigen werden, was einen Buddha ein Buddha macht. Ein Buddha wird Buddha durch die Übung von den Vollkommenheiten. Die werden genannt in unserer Tradition als Buddha-Karaka-Dhamma. Die Sachen, die machen einen zu Buddha. Diese Sachen eigentlich sind, indem wir uns mit Buddha Dharma beschäftigen möchten, sind auch die wichtigsten Sachen, die wir eigentlich wissen sollten. Wie wird ein Buddha? Ist eine sehr wichtige Frage. Und der Buddha, so ist die Tradition, wurde Buddha, indem er genau über diese Sachen, was Buddha machen, viel, viel nachgedacht hat. Und immer über diese Sachen meditiert hat. Buddha ist Buddha voll erwachte geworden, indem er immer über die Sachen, die einem Wesen zu Buddha machen, immer nachgedacht hat, immer meditiert hat über diese Sachen und immer diese Sachen in Verehrung gehabt hat und tiefe Verehrung für diese Sachen gehabt hat. Wir können nur gut lernen etwas, für was wir Respekt haben, was wir verehren, was für uns wichtig ist, nicht wahr? Das, was wir nicht für wichtig halten, was wir nicht verehren, für was wir nicht Hingabe haben, wir werden nie imstande sein, das richtig zu lernen. Das muss man verstehen. Der Buddha ist Buddha geworden, indem er genau über die Sachen, die einen ein Buddha machen, immer mit Hingabe und mit vollen Einsatz nachgedacht hat und hat unzählige Leben, die sich diesen Sachen gewidmet. Es gibt in China, wo ich lange Zeit gelebt habe, die meisten Mönche lernen Kommentar von Nagarjuna zu Pragyaparamita, genannt in China Tajutulun. In Tajutulun gibt es eine Geschichte, sehr interessante Geschichte. Was eigentlich war der Anfang von der Karriere von Buddha als Bodhisattva? Es wird gesagt, dass nachdem er den Dipankara Buddha gesehen hat, war er so beeindruckt von den Eigenschaften von Buddha, dass obwohl er so hoch begabt war und konnte schon ein erfolgreicher Schüler werden, also ein Arahat, er hat sich entschlossen, nachdem er über diese Eigenschaften meditiert hat, dass er möchte auch diese Eigenschaften haben. Er hat gesagt, ich kann nur leider auf, ich muss mir auf Chinesisch das. Tian Shang Tian Xia Wu Ru Fo. Shi Fan Shi Jie Yi Wu Bi. In China alle rezitieren das. Auf dem Himmel und unter dem Himmel gibt es keine Wesen, die man mit Buddha vergleichen kann. In den 10 Richtungen ist es genauso. Und was immer ich gesehen habe, Yi Qie Wu Zhu Fo Zhi, es gibt nichts, was man mit dem Buddha vergleichen kann. Nichts, was man mit dem Buddha vergleichen kann. Warum? Weil für jemand, der sich mit Buddhismus beschäftigt, also mit der Lehre von Buddha beschäftigt oder in Allgemeinem mit Weisheit beschäftigt, nachdem er tief erforscht hat, er wird wohl nie finden können, etwas, was so perfekt ist wie der Buddha und seine Lehre. Es ist unmöglich, etwas sowas zu finden. Und warum der Buddha, es ist unmöglich, etwas zu finden, was so perfekt ist wie der Buddha und was weil es gibt nichts Besseres in der Welt als die Paramis, als die Vollkommenheiten von dem Buddha. Egal, ob wir an Buddhismus glauben oder nicht glauben, indem wir uns die Paramis, von denen wir in den nächsten 4 Wochen sprechen werden, ernähren wir uns an das perfekte Glück, perfekte Seligkeit. Was eigentlich Ziel von Praxis von Buddhismus, egal wie man sie praktiziert, ist. Wir haben uns alle, ich glaube, entschieden, Buddhismus zu studieren, indem wir sich nach Glück sehnen. Die Wesen alle, ohne Ausnahme, auch die Wesen, die den anderen und sich selbst schädigen. Es ist eine Eigenschaft von allen Wesen ohne Ausnahme. Auch die Bösesten von allen Wesen sehnen sich nach Glück. Es gibt kein Wesen, der sich nicht nach Glück sehnt. Das ist ein Merkmal von Wesen, dass er sich nach Glück sehnt. Ist das so oder nicht? Und das höchste Glück, das man erreichen kann, eben sind die Vollkommenheiten. Egal, ob man an Buddhismus glaubt oder nicht, die Vollkommenheiten sind die Tugenden, die der Buddha zur Perfektion gebracht hat, sind sozusagen das Glück selbst. Je mehr wir von diesen Tugenden besitzen, desto mehr wir erleben Glück schon in diesem Leben und dann, wenn wir noch in Samsara bleiben, dann in den nächsten Leben genauso. Wir werden unsere Maßnahme an Glück wird unsere Maßnahme an den Vollkommenheiten, die wir uns einig, die wir uns eingeeignet haben. Also wir haben jetzt sehr ein großes Glück, dass wir über diese Sachen jetzt sprechen können und sprechen werden. Und wie werden wir damit anfangen, indem heute der Uposatha-Tag ist? werden wir damit anfangen mit Sila. Sila, also die Moralität ist die Grundlage für Streben nach Vollkommenheiten. Es gibt keine Vollkommenheiten ohne diese Grundlage. Aber damit man das versteht, muss man auch verstehen, was Sila ist. Wir haben kein einziges Wort in den europäischen Sprachen, mit denen wir Sila übersetzen können. Wir übersetzen das als Moralität, aber es ist nicht Moralität in dem Sinne, dass es nur Moralität ist. Es ist viel mehr als Moralität. Indem wir über Vollkommenheiten, ich werde dann morgen anfangen, darüber zu sprechen, was eigentlich Parami heißt. Es ist auch ein Konzept, das wir mit mehreren Wörtern übersetzen müssen. Obwohl natürlich es ist praktisch, dass man das mit einem Wort übersetzt, aber man muss erklären. Genauso Sila. Man übersetzt Moralität, aber damit man versteht, was das bedeutet, muss man erklären. Dann, was heißt Sila im Sinne von Tugend? Wir werden dann in den nächsten Tagen darüber mehr sprechen. Wenn wir verstehen Sila als Tugend oder als Moralität oder als einfach Sila, wir verstehen erste Bedeutung von Sila als Parami, als Vollkommenheit, ist dann Disziplin, Samvara. Moralität in buddhistischen Sinne kann nicht verstanden werden ohne diese Bedeutung. Diese Bedeutung ist die Hauptbedeutung von Sila. Ohne Disziplin. Wir können kein glückliches Leben führen. Unser Glück ist abhängig von unserem Disziplin. In diesem Sinne auch unsere Konzentration, unsere Weisheit ist auch abhängig von unserer Disziplin. Ohne Disziplin, wir können kein wahres Glück genießen. So, nicht nur der Buddhismus, aber alle spirituellen Lehren sagen das sehr deutlich. Ohne Disziplin gibt es kein wahres Glück. Indem wir das nicht verstehen, wir bleiben immer im Zustand von Unzufriedenheit und im Zustand von Leiden. Alles Gutes, was kommt, kommt von Disziplin. Aber Disziplin hat keinen Sinn ohne Weisheit und ohne Konzentration. Wir werden noch darüber sprechen können. Also in diesem Sinne, wie wird in unseren Schriften, also zum Beispiel Visuddhimagga erklärt, Disziplin im Sinne von Sila lässt sich nicht von den Hauptvollkommenheiten trennen. Was sind die Hauptvollkommenheiten? Virya, Anstrengung, Kanti, Toleranz oder Geduld, Sati, Achtsamkeit und Sampajanya, bewusst werden von den Sachen, was wir machen. Bewusstsein heißt Weisheit. Wir kennen nur Weisheit eben, indem wir bewusst sind von den Sachen, die wir machen. Indem wir nicht bewusst sind von den Sachen, die wir machen, wir kennen nicht wahre Disziplin üben. Es gibt in der buddhistischen Tradition sehr berühmte Geschichte von, das kommt übrigens vor auch in den Jatakas, auch in den Suttas. Von Jatakas werden wir dann in den nächsten Tagen auch viel reden können, die erklären dann die Übungen von Buddha, bevor er Buddha geworden ist. Dann was ist die Geschichte? Es gab einen Mönch, der unter Buddha ordinierte und war sehr enthusiastisch, obwohl er große Vermögen besaß. Er ließ alles und folgte Buddha. Und dann aber, als ihn die Lehre, die verschiedenen Gesetze, wir haben erklärt, die vier Aspekte von Sila, wie erklärt in Visuddhimagga. Fünfter Aspekt ist dann, sind dann die Regeln, die man folgen muss. Als Laie, dann folgt man die fünf oder acht Regeln, die wir jetzt nehmen werden. Als Mönch sollte man eigentlich, obwohl wir das heutzutage nicht so gut machen können, auch die Patimokkha-Regeln folgen. Also die Regeln folgen ist dann die Grundlage von Disziplin. Man diszipliniert sich, indem man gewisse Regeln folgt. Und diese Regeln, indem es immer mehr Korruption in der Sangha gab, diese Regeln werden immer mehr und mehr. So viele Regeln dann in der chinesischen Tradition sind es 250 Regeln für die Mönche, mehr als 300 für die Nonnen. So viele Regeln dann die neuen Mönche, wenn sie lernen müssten, so wie der Mönch, von dem wir jetzt reden, dann sie werden enttäuscht und wollten sie nicht mehr Mönch, indem sie so viele Regeln folgen müssen. Dann, wie können sie das alles behalten, wie können sie das machen? Dann der gute Mönch nach einigen Monaten hat sich entschieden, er kann nicht alle diese Regeln folgen. Er will los, wieder zurück Laie werden. Dann er kam zu Buddha und Buddha hat ihm gesagt, lieber Freund, kennst du ein Regelfolgen? Der ein Regel wird dann zu drei Regeln in den Jatakas, wird es als drei Regeln erklärt. Dann der Mönch hat gesagt, natürlich eine Regel, ich kann folgen, das ist kein Problem. Dann der Buddha hat ihm erzählt, kennst du deine eigene Taten mit Körper, mit Sprache und mit Geist gut bewachen, damit sie reinbleiben. Und er hat sich sehr gefreut, das kann ich natürlich machen. Und dann ist der Mönch geblieben und nach sehr kurzer Zeit ist er dann Arahat. Er hat gemacht alles, was ein Schüler von Buddha machen sollte. Also da kommt Disziplin, indem wir unsere Taten von Körper, Sprache und Geist, was am schwierigsten ist, gut bewachen und wir sind davon bewusst, wie die Qualität von den Taten. Und wir versuchen immer diese Taten zu reinigen, indem wir folgen die Lehre von Buddha, wir folgen die Paramis, die Tugenden und wir werden dann erreichen alles, was zu erreichen ist. Also wenn wir jetzt an uns diese Regeln nehmen, wir müssen sie nehmen mit dieser Perspektive dann als Grundlage für wache Zustand des Geistes, kann man so sagen. Indem der Geist wach ist, alle Tugenden werden immer deutlicher und deutlicher. Wenn man die Tugenden übt mit der Perspektive von Parami, mit der Perspektive von alles, das ein der Bodhisattva ist, alles, was er macht, er lernt so zu machen, für die Welt, nicht für sich selbst. Das ist dann die Bedeutung von Paramis, über denen wir dann in den nächsten Tagen sprechen werden. So wird erklärt, wenn man Tugenden als Paramis gibt, dann was immer man macht für die Lokataya, Lokahitaya, für die Welt, nicht für sich selbst. Indem man Paramis übt, man versucht, sich selbst, indem man wach ist und mit richtiger Perspektive übt, man versucht immer, sich selbst zu vergessen für Gunsten von den anderen. Indem man so macht, wird man immer mehr Glück und Seligkeit erleben können. Das ist dann die Praxis von Paramis. Wenn wir mit dieser Perspektive dann die Silas als Regeln einnehmen, dann werden sie die Silas oder die Regeln werden dann eine Freude für uns. Sonst nicht. In diesem Sinne dann auch hat der Buddha erklärt, diese Sila Samadana, die Einnehmen von den Regeln, als Dhamma Samadana, als Einnehmen von Lehre. In dem Sinne, dass die wahre Lehre ist die Lehre, die uns Seligkeit und Glück bringt. Und im Sinne von Paramis ermöglicht es uns, uns selbst zu vergessen für die anderen. Das ist das höchste Glück. So, Buddha, so zum Beispiel in Dhamma Samadana Sutta, in Majjhima Nikaya, dann erklärt, dass wir sollen dann die Regeln so einnehmen, dass weil wir sie einnehmen, wir freuen uns, indem wir sie verstehen als Weisheit, als Mittel zu wachen Zustand des Geistes, und wir üben auch diese Regeln mit Freude. Wenn wir sie einnehmen mit Freude und nehmen auch mit Freude, dann werden wir, obwohl wir die Regeln manchmal stoßen können, wir werden immer weiter glücklich sein können. Weil wir sehen diese Regeln als Mittel zu Weisheit, als Mittel zu Disziplin, Selbstdisziplin und Disziplin von anderen. So wird erklärt in den Schriften, dass Silas, gibt es drei Sorten von Silas, wenn man versteht Sila als Parami, als Vollkommenheit. Was sind die drei? Also erste haben wir schon erklärt, ist dann Samvara, Disziplin. Zweite ist, was heißt in Charya, genauso in Theravada Buddhismus, in Charyapitaka, auch in Mahayana wird erklärt. Zweiter Aspekt von Sila ist Kusala Sangaha, Kusala Sangraha, die Sammeln von heilsamen Taten, Sammeln von gesunden Taten. Heilsame Taten, gute Taten sind gesunde Taten, die uns geistliche und körperliche Gesundheit bringen. Dann der erste Aspekt von Sila, als Samvara, als Disziplin, wenn es als Vollkommenheit, als Parami verstanden wird, führt dann zu was? Dass man der Disziplin übt im Sinne von Vollkommenheit von Parami, dann sammelt gute Taten. Je mehr wir gute Taten sammeln, desto mehr Freiheit, wahre Freiheit und Seligkeit erleben wir. Also die erste Voraussetzung für Sila ist Disziplin. Disziplin bringt Freude, aber nicht genug. Disziplin bringt mehr Freude, wenn es mit Sammeln von heilsamen, gesunden Taten verbunden ist. Dann wird Freude noch größer. Und dann führt es zu dem dritten Aspekt von Sila, Sattva Artha Kriya. Wie kann man übersetzen? Die Engagement, oder wie kann man am besten übersetzen? Sich Keine Arbeit. Sich völlig hingeben für Günsten von den Wesen, für Günsten von anderen. Hingabe für die Günsten von den anderen Wesen. Das ist dann dritter Aspekt, die Folge. Dieser Aspekt kommt nur dann zu Vorschein, wenn die ersten zwei Aspekte klar sind. Wenn man diszipliniert wird, wenn man die guten Taten sammelt, dann wird man imstande sein, allmählich sich mit Hingabe für Wohl den der anderen zugunsten den anderen sich hinzugeben. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt diese Gelegenheit da habe, mein Deutsch zu verbessern, indem ich Deutsch rede und übe, dann übe ich auch Vollkommenheit. In diesem Sinne Vollkommenheit der deutschen Sprache. Was auch sehr wichtig ist, wenn man, wir werden darüber sprechen in den nächsten Tagen, indem man Tugenden übt als Vollkommenheiten, man lernt auch nicht zu unterscheiden zwischen weltlichen und überweltlichen. Weltliche und überweltliche, diese Arbeit für Günsten von anderen, soll die zwei Aspekte von die weltliche Günsten, man soll sich bemühen, für Günsten von anderen zu arbeiten, auch im weltlichen Sinne und auch im überweltlichen Sinne. Die zwei, wenn sie als wenn man übt Tugenden als Paramis, die zwei müssen dann, muss man lernen zusammenzubringen und als zwei Gesichter von einer Münze sehen. Das ist dann Vollkommenheit. Diese Arbeit für weltliche Günsten von den Wesen muss auch schmelzen zusammen mit Arbeit für überweltliche Gunsten von Wesen. Ist das richtig? Fast. Ja, Vollkommenheit. Vollkommenheit schwer zu erreichen. So, mit dieser Perspektive dann, weil wir wollen nicht zu lange reden, wir werden noch viel, viel Gelegenheit zu reden haben. Mit dieser Perspektive dann nehmen wir diese Silas mit Freude und mit Verständnis. Heute ist Vollmondtag und unsere Reise in das Land von Vollkommenheiten endet, also offiziell endet, als Retreat endet auch ungefähr an dem nächsten Vollmondtag, ungefähr zu dieser Zeit, nicht wahr? Also jetzt, der letzte Vollmondtag war nach dem indischen Kalender war Vesak, jetzt ist Jetha auf Pali oder Jeshta auf Sanskrit. Gibt es Sanskrit-Studenten hier? Jetzt haben wir Jeshta oder Jetha Uposatha, nächste Uposatha wird Asalha Uposatha. Asalha Uposatha ist der Vollmondtag, an dem der große Lehrer, der Führer der Menschheit, hat seine Rede, erste Rede in Banaras, in Isipatana, Sarnath heutzutage, gehalten. Nach seiner vollkommenen Zustand, der er unter Bodhibaum, der Sakyamuni, erreicht hatte, hat der große Lehrer 49 Tage über die Bedeutung von seinem vollkommenen wachen Zustand nachgedacht und sie genossen. Nachher begab er sich, jetzt für nachdem begab er sich dann nach Banaras, damit er seine erste Schüler belehrt. Dann für uns auch ungefähr, das ist die Zeit, in der der Buddha die Bedeutung von seinem wachen Zustand, er hat über die Bedeutung, obwohl man die Wahrheit, wie erklärt wird, ist eine Wahrheit. Die Wahrheit, so der Buddhismus, also so Madhyamika, so Theravada, in Yogacara, nach der Yogacara-Lehre, wenn jemand Mahayana lernt, die Bedeutung von der wachen Zustand von Buddha und Arahats und Pacheka Buddhas ist dieselbe Bedeutung. Nirvana, gibt es nur eine Nirvana, keine zwei Nirvana. Natürlich Yogacara dann erklärt ein bisschen anderes, indem es wache Zustand wird verstanden als Transformation von Bewusstsein. Wird Yogacara erklärt, wache Zustand von Buddha und Arahat ist ein bisschen anderes. In Theravada genauso wie Madhyamika, und so ist es für uns meisten Buddhisten verstanden. Wache Zustand von einem Arahat und von Buddha ist genau selbe Zustand. Aber was ein Buddha mit dem wachen Zustand machen kann und was der Arahat mit dem wachen Zustand machen kann, ist nicht dasselbe. Weil der Buddha hat alle Vollkommenheiten, der Arahat hat nicht alle Vollkommenheiten zur Vollkommenheit, zur Perfektion gebracht. Also der Buddha, nachdem er zu diesem Zustand von vollem Erwachsein gelangt ist, er hat tief, tief nachgedacht über Bedeutung von diesem Zustand, und er könnte das so gut erklären zu allen verschiedenen Wesen, indem er diese Vollkommenheiten zur Perfektion gebracht hat und indem er die weltliche Weisheit mit überweltlicher Weisheit in eine Einheit geschmolzen hat. Also in der buddhistischen Lehre, wir können sprechen von drei Sorten von Weisheiten. So wird erklärt in Tajadolun, in Pragyaparamita Sutras und so. Eine Weisheit, es gibt viele, viele Sorten von Weisheiten, aber in den vielen Qualifikationen, was für uns von Bedeutung ist, drei Weisheiten. Weltliche Weisheit, dann diese weltliche Weisheit ist für diejenigen, die nicht Buddhas oder Arahat sind, ist mit Asavas verbunden, mit Beschmutzungen des Geistes verbunden. Für den Buddha und für Arahats nicht. Dann gibt es die Weisheit über den Weg. Diese Weisheit, dann, wenn wir den Weg durchgemacht haben, dann wird auch ohne Beschmutzungen des Geistes. Diese Weisheit über den Weg kann nur zu vollen Erleuchtung führen, indem es ohne Beschmutzungen des Geistes verbunden ist. Und dann gibt es die Weisheit von Nirvana, die Weisheit, dass aus die nicht mit Dukkha, mit geistlichen Leiden verbunden ist. Weisheit, das heraus aus der Welt, aus Leiden von der Welt führt. Das ist Weisheit von Nirvana. Diese drei Weisheiten, weltliche Weisheit, Weisheit über Weg zu Nirvana und Weisheit von Nirvana, sind dann auch in den Vollkommenheiten in eine Weisheit verschmolzen. Eine unglaubliche, unerklärbare und unbewegte Zustand von Buddha. Dann am Asalha Vollmond, im nächsten Vollmond, wo der Buddha hat gehalten seine erste Rede, bis zu seinem Eintritt in Paranirvana, hat der Buddha dann diese drei Weisheiten in Vollkommenheit erklärt. Das ist dann auch die Bedeutung von seiner Lehre. Das ist dann optimal, was man als Mensch erreichen kann, indem man sich zu vollen Zustand von Wachsein und vollen Zustand von sich ergeben für Günsten von anderen, was man machen kann, das hat der Buddha dann gemacht. Nach dem vollen Mond von Asalha, wo er angefangen hat zu lehren, bis zu Ende von seinem Leben, er hat diese drei Weisheiten ausführlich erklärt mit der Weisheit von einem Buddha, in der sich diese drei Weisheiten in eine ein Ozean von Weisheit schmelzen. Mit perfekter Klarheit, was gut für die Welt ist, was gut um den Weg aus der Welt richtig zu gehen und mit voller Klarheit über die unsprechbare Weisheit von Nirvana, über die wir doch immer wieder sprechen müssen, sonst wie werden die Wesen sich nach Nirvana sehnen, sich nach Freiheit sehnen. So gut, ich glaube, ich habe genug gesagt, damit wir die Regeln, Uposatha-Regeln an sich nehmen. Und in dem ist heute der erste Tag. Wir werden nicht zu lange reden. Nachdem wir die Regeln genommen haben, dann machen wir Schluss und morgen fängt dann der erste Tag. Heute ist dann nur Sila und eine Einführung. Ich möchte noch ein paar diese organisatorische Sachen. Ich war nicht anwesend, ich habe nicht gehört. Ab morgen gibt es dann Interviews, in dem ich vermute, ich werde über Meditation, über die Techniken von Meditation, über die besonders über Shamatha und Vipassana als Parami etwas ausführlicher reden können im Rahmen von meinen Vorträgen. Das wird dann später vielleicht nach einer Woche oder nach zwei Wochen. Ich vermute, dass alle von uns haben schon meditiert. Dieser Kurs ist nicht für die Anfänger. Dann wir morgen fangen an zu meditieren und wir alle machen, was wir schon gelernt haben und versuchen, das besser zu machen, uns vertiefen in das, was wir machen. Dann gibt es Interviews hier, weil wir wollen nicht eben jeder macht, was er gewohnt ist. Und er wird dann die Möglichkeit haben, das mit mir zu besprechen, seine individuelle Praxis. Dann wir werden im Rahmen von Interviews über die individuelle Praxis reden. Und dann das breiteren Rahmen werden wir das verstehen, dann im Rahmen von Erklärung von Paramis. So, ich werde nicht die Technik erklären, wie man über Atmen meditiert oder wie man über Kasina meditiert oder wie man Vipassana-Meditation übt, je nachdem. Jeder meditiert, wie er gewohnt ist. Wir werden besonders betonen Konzentration, indem Konzentration die Grundbedeutung ist für Weisheit und Weisheit ist eigentliche Wesen von Paramis. Die alle Paramis haben fanden alle Vollkommenheiten finden ihre Verwirklichung in Weisheit. Und ohne Konzentration gibt es keine wahre Weisheit, auch keine wahre Disziplin. Deswegen wir werden besonders Disziplin von Samadhi. Samadhi ist auch Disziplin. Wir werden besonders Disziplin von Samadhi behandeln und die andere Paramis dann in diese Disziplin zu integrieren versuchen, indem in der Theravada-Tradition genauso wie in der Mahayana-Tradition, wo wird es besonders betont, je mehr man Paramis übt, Vollkommenheiten übt, die alle Paramis dann verschmelzen in eine Einheit. Die lassen sich nicht trennen. Genauso, wenn man erfolgreich Sila, Samadhi und Panya übt, die drei dann werden eine Praxis. Wenn je mehr man die Vollkommenheiten übt, die 10 oder 6 oder unzählbare Vollkommenheiten, die werden sich dann mehr und mehr verschmelzen in eine wunderbare Welt von Seligkeit und Freude und Freiheit. Weil die alle sind miteinander sehr eng verbunden und lassen sich nicht trennen. Aber die Hauptgrundlage für Weisheit, was eigentliche Wesen von allen Paramis ist, ist Konzentration. Und die werden wir besonders betonen. Und ich hoffe, dass wir uns alle, ich freue mich schon daran, Mühe geben, dass wir unsere Konzentration weiter vertiefen im Rahmen von Parami-Übung. Okay, das haben wir erklärt dann. Wir erklären nicht morgen die Techniken, die jeder macht nach dem, was er schon gelernt hat. Wir erklären die Techniken im Rahmen von Interviews und dann später, erst später, im Rahmen von Paramis. Und jetzt zu den Regeln. Die Teilnehmer sind nicht verpflichtet, die 8 Regeln, Uposatha-Regeln, an sich zu nehmen. Es gibt einige ältere Menschen, die, wenn sie zu sich nichts Abend nehmen, dann sie werden sich nicht wohl fühlen können, werden sie nicht gut meditieren können. Diese Geliebte ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man nicht zu viel isst. Wenn man zu viel isst, wird man nicht gut meditieren können. Wenn man zu wenig isst, wird es auch nicht leicht. Zu Weisheit von Disziplin gehört auch Weisheit von Bhojane Matanyuta, die Weisheit von Maßnahme im Essen. Nicht zu viel, nicht zu wenig und gutes Essen. Wir sind sehr glücklich, weil ich muss zugeben, in Metta-Vihara ist das beste Essen, das ich in Europa in den verschiedenen Meditationszentren erlebt habe. Das ist auch unsere gute Karma. Dann wir sollen dieses gutes Essen mit richtigem Maß genießen, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und diejenigen natürlich, die irgendwie handicapt sind, haben sie Probleme mit Verdauung oder mit oder einfach sind zu alt, wenn man zu alt wird, diese Vata-Element. Vata, je älter man wird, desto deutlicher wird Vata, diese Windelement. Im letzten Ende, der nimmt alles mit. Aber indem wir älter werden, wir erfahren, dass langsam wir diese Windelement immer deutlicher im Körper wird. Und dadurch dann sind wir Unsere Verdauung ist nicht mehr, was früher war. Unser Schlaf ist auch nicht mehr, was früher war. Und das ist nichts anderes als Manifestierung von Windelement. Wenn man gut befreundet mit Wind ist, das ist auch Weisheit, dann kein Problem. Aber damit man gut befreundet mit Wind ist, muss man auch ihn respektieren. Deswegen die älteren Menschen, die keine gute Verdauung haben, sind nicht verpflichtet, acht Uposatha-Regeln an sich zu nehmen. Sie nehmen einfach fünf oder sechs oder sieben. Die anderen Regeln sind kein Problem, glaube ich. Wir sind alle nicht hier gekommen, damit wir noch schöner aussehen und damit wir anderen beeindrucken, wie schön geschmückt wir sind und so weiter. Das einzige Problem mit den Regeln ist diese Vikala-Bhojana-Regel, sechste Regel. Und diejenigen, die denken, dass es nicht so nützlich ist, einfach sagen sie nicht Vikala-Bhojana, dann nehmen sie das nicht an sich. Ich werde die acht Regeln sagen. Die Regeln, die sechste Regel, niemand ist verpflichtet, ihn an sich zu nehmen. Wenn Sie denken, dass es wird helfen, dass wir, dass Sie nicht nach mittags zu sich was nehmen, dann wiederholen Sie das einfach. Wenn Sie denken, dass es nicht nötig ist, wiederholen Sie nicht. Ist das vernünftig? Hier im Kloster gibt es Nachmittag oder Abend nichts zu essen. Ja, da kann man die Reste oder die vier Dienen oder Kekse oder sowas. Schokolade haben. Schokolade. Schokolade ist nicht gut. Winderzeugende. Naja, wir richten uns nach Kekse vielleicht, kennen wir. Okay. Marianne, was denkt die gute Marianne? Also die wirklich Probleme haben, also die aus gesundheitlichen Gründen, sonst eigentlich nicht. Und sonst eigentlich nicht. Ganz alt. Nein, nein, nicht. Okay. Die Probleme haben, ja. Weil in Sri Lanka, in Burma auch die älteren Mönche, viele dann auch sehr, sehr gute Mönche, die sehr Vinaya bewusst sind, dann essen einfach. Weil der ältere Mensch braucht etwas, wenn er nichts im Magen hat, abends, dann wird er gestört. Aber wenn jemand Probleme hat, kann er mit der Küche sprechen. Kann er mit der Küche sprechen. Also, aber eben auch ehrlich sein. okay, nicht zu viel reden, dann wir machen ein bisschen nach der traditionellen Weise die Regeln. Einfach wiederholen Sie nach mir. Erst wird der Mönch als Repräsentant von dreifachen Juwelen wird er gefragt, wird er gebetet darum, dass er die Regeln gibt. Der Buddha hat die Autorität über die Übertragung von der Lehre den Mönchen gegeben. Deswegen die Mönche sind, auch wenn sie nicht zu Wachenzustand gekommen sind, sind sie autorisiert, die Regeln weiterzugeben, indem sie die den dreifachen Juwel vertreten. Wahre Sangha ist die Sangha von den Arias, von den Wachen. Indem man wach, nicht wach ist, aber Mitglied der Sangha, trotzdem ist er autorisiert, indem er diesen wache Zustand vertretet. Am Anfang die Sangha von Buddha war die Sangha von Arahats. Deswegen gab es keine Regeln und alle waren im Zustand von vollen Seligkeit. Dann, indem die Sangha von Buddha wurde mehr und mehr verehrt, mehr und mehr Geschenke kamen zu Sangha und die Küche von Sangha, diese Gerichte von Sangha waren so schmeckhaft, dass viele, viele Laien und haben wegen Essen, wegen Wohnung und wegen Armut dann mit nicht reinen Absichten, dann sind sie Mitglieder von Sangha geworden, dann mehr und mehr Regeln, mehr und mehr Regeln, bis sie fast ohne Ende waren. Also wir bemühen uns, dass wir wachen Zustand bleiben, damit wir in unsere Taten rein sind, dann brauchen wir uns nicht zu viel über die Regeln kümmern. Wir werden bestimmt dann sie gut erhalten können. Okay, dann jetzt die Laien. Ja, erst Namo Tassa. Ja, können Sie machen, aber das ist nicht nötig. Ja. Namo Tassa einfach. Okay. Dreimal Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Samma Sambuddha. Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Samma Sambuddha. Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Samma Sambuddha. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okasa. Okasa. Aham. Aham. Bhante. Bhante. Tisaranena. Tisaranena. Saddhim. Saddhim. Atta. Atta. Uposata. Uposata. Sila. Sila. Dhammang. Dhammang. Yachami. Yachami. Anukampam katva. Anukampam katva. Silam. Silam. Detha. Detha. Mebhante. Mebhante. Dutiyampi. Dutiyampi. Okasa. Okasa. Aham. Aham. Bhante. Bhante. Tisaranena. Tisaranena. Saddhim. Saddhim. Atha. Uposata, sila, dhammang, yachami, anukampam, katva, silam, detha, mebhante, tatiampi, okasa, aham, bhante, tisaranena, saddhim, Atha, Uposata, Sila, Dhammang, Yachami, Anukampam, Katva, Silam, Detha, Mebhante, Yam vadamitam vadetha amabhante, sagen Sie. Amabhante. Bitte wiederholen Sie. Jetzt Tisarana, die Zuflucht. Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang saranang gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami sarana gamanang sampunang amabhante. Jetzt haben wir Zuflucht hinter sich, dann die acht Silas. Die sechste Sila brauchen Sie nicht wiederholen, wenn Sie denken, dass es Sie brauchen. Panatipata, Veremani, Sikhapadang, Samadhyami, Adinnadana, Veremani, Sikhapadang, Samadhyami, Abrahmacharya, Veremani, Sikhapadang, Samadhyami, Musavada, Veremani, Sikhapadang, Samadhyami, Sura, Meraya, Majja, Pamadathana, Veremani, Sikhapadang, Samadhyami, Vikala Bhojana, Veremani, Sikhapadang, Samadhyami, Nacha, Gita, Vadita, Visukadasana, Mala, Ganda, Vilepana, Dharana, Manda, Nataya, Veremani, Sikhapadang, Samadhyami, Ucha Sayana, Mahasayana, Veremani, Sikhapadang, Samadhyami. Dann wir haben auch jetzt die Silas hinter sich, Zuflucht hinter sich, dann bleibt nur übrig für den Mönch, die alle Mut geben, dass sie das tägliche Leben hier nach dem Sinne von den Regeln einrichten. Appamadena, das heißt ohne Nachlässigkeit. Der Buddha erklärt Pamada Machunopadam. Die Nachlässigkeit ist der Tor für Tod. Appamada, was heißt Achtsamkeit oder Nicht-Nachlässigkeit, ist der Tor der Todlosigkeit. Und ich hoffe, dass wir alle voll diesen Zustand erleben werden und in diesem Zustand leben werden. Gut, dann ich sage, was es zu sagen gibt für einen Mönch, der die Regeln gibt. Und Sie sagen wieder, Amabhante, wir akzeptieren, wir werden uns bemühen, achtsam bleiben und die Todlosigkeit in sich selbst erleben. Tisaranena saddim atasila dhammam surakhitam katva apamadena sampadetha amabhante. Okay, dann wir sind mit allen Sachen, die wir besprechen wollten, haben wir schon gesagt für heute. Und morgen fangen wir an mit den Paramis. Und erst im Allgemeinen, was Parami ist, wie man das anwendet. Ich werde in der Theravada-Tradition, natürlich gibt es nicht so viel über die Paramis, aber gibt es natürlich, die Paramis sind sehr wichtig. Man kann auch die Theravada-Tradition nicht verstehen ohne Verständnis von den Paramis. Aber in dem Mahayana, heißt die Jana von Buddha, werden natürlich diese Sachen mehr in der Mahayana-Tradition ausführlich erklärt. Auch in der Theravada-Tradition, die Bücher, die über Paramis sprechen, besonders Charyapitaka und die Tika zu Digha Nikaya, Sila Kanda, was eigentlich sie sind von bestimmt, wenn man sie studiert und ein bisschen Mahayana kann, wird man feststellen, dass sie tief von den, was die Mahayana Acharyas gesagt haben, beeinflusst sind, ohne Zweifel. Die Buddhisten in der früheren Zeit haben immer zusammengelebt, die verschiedene, wie erklärt in den Büchern von den chinesischen Mönchen, die Indien besucht haben. Diese Spaltung zwischen Hinayana und Mahayana war gar nicht, am Anfang war gar nicht klar. Es hat sich mit der Zeit entwickelt. Und ohne Zweifel, die erste Lehre von Mahayana waren genauso betreut, genauso vollkommen in der Lehre, wie man ein Arahat wird, wie in der Lehre, wie man ein Buddha wird. Sie waren sehr familiär mit beiden, mit dem Weg zu Arahat, mit dem Weg von Schüle von Buddha und mit dem Weg von Buddha selbst. Und sie haben nicht so sehr klar unterschieden über diesen zwei Wegen. Das ist dann weitere Entwicklung. Und in den Theravada-Tradition, was wir über die Paramis haben, ich werde mich bemühen, das auch erklären, was wir da in der Theravada-Tradition haben, ist bestimmt auch unter Einfluss von dem, was die Acharyas, so wie Nagarjuna und Asanga besonders, geschrieben haben, wurde es dann zusammengefasst. Deswegen, wenn wir dann ausführlich über die Paramis wissen möchten, dann können wir das auch nicht ignorieren, was die Acharyas, besonders Nagarjuna und Asanga, über diese Sachen gesagt haben. Und ich werde das dann, wenn Zeit übrig bleibt, ich bleibe meistens bei den Theravadan-Sachen, was wir in den Theravadan-Schriften finden können, aber wir werden das dann auch in Betracht nehmen. Und wenn Zeit übrig bleibt, ich werde das auch dann in den in später, in, wahrscheinlich in der letzten Woche, dann auch etwas ausführlicher erklären. Ich werde das etwas ausführlicher erklären, was die Asanga oder Nagarjuna über diese Sachen dann, wie sie das dann entwickeln. Okay, dann heute so viel. Wir jeden Tag, außer heute, wir heute nicht, aber ab morgen nach dem Vortrag wird Metta-Meditation stattfinden und dann Übertragung von Verdienst, was auch ein unteilbares Element von Vollkommenheit-Praxis ist. Wenn man Vollkommenheiten üben möchte, lernen möchte, es gehört dazu, dass alles Gutes, worauf man sich bemüht, man dann überträgt für Wohl aller Wesen. Und das machen wir auch heute. Wir machen keine Ausnahme da, aber mit Metta-Meditation, dann fangen wir morgen nach dem Vortrag. Wir machen dann diese einfache Übertragung von Verdienst, erst Akasa Tachapumaka, dann Sabitio Vivajanto und dann Devo Vasatukalene, nur drei Sachen. Diese Übertragung von Verdienst kann sehr lang sein, aber auch sehr kurz sein, Chinesisch genauso. In der Mahayana-Tradition es kann sehr, sehr lang sein, aber auch wir machen ziemlich kurz und in Pali. Das sind bekannte Sachen. Diejenigen, die sich mit Theravada beschäftigt haben, kennen das bestimmt schon. Wenn nicht, dann entweder Kachayana oder Jnana Bodhi, kennst du das dann vielleicht verteilen, wenn sie nicht kennen. Das ist in, der, in dem Buch auch, ne, oder? Das ist ein Ideal. Ja, Akasata. Ein Kriegerblatt. Das ist ein Kriegerblatt. Ja, da ist Akasata. Ja? Akasata. Okay, Sabitya Vivajanto, wir rezitieren jeden Tag beim Essen. Und Devo Vasatukalene, das ist gut, indem wir über Paramis lernen und wollen lernen, auch sie zu üben. Wir müssen verschmelzen Weltliche mit Überweltlichen. Das ist dann dieser weltliche Aspekt. Wir wünschen, dass durch unsere Bemühungen für Tugend auch unsere Regierung wird tugendhaft. Was sehr schwer, besonders in heutzutage, ich weiß nicht, Deutschland ist bestimmt viel besser, aber in meinem Land, in Tschechien, ist es sehr schwer. Also wir auch, das ist die Sitte, dass man auch betet dafür, dass diese Tugende, für die wir uns bemühen, dass sie auch beeinflussen die Regierung, dass der Raja, heutzutage haben wir keinen König oder Kaiser, aber die Regierung hat genau diese Funktion. Das ist nichts anderes als Raja, als der König. Okay, dann wir beten, dass der König tugendhaft wird und dadurch Regen kommt in richtigen Zeit, was auch nicht geschieht zu unseren Tagen, und Sonne in richtigen Zeit und die vier Jahreszeiten sich wechseln, wie sie wechseln sollen, was nicht der Fall ist, weil okay. Akasatta chabumattha deva naga mahidika punyantam anumoditva chiram rakantu loka sasanam. Akasatta chabumattha deva naga mahidika punyantam anumoditva chiram rakantu desanam. Akasatta chabumattha deva naga mahidika punyantam anumoditva Chiram rakantu tumam param sabitiyo vivajantu saparogo vinasato mate bhavatpantarayo sukhi dighayuko bhava bhavatu sabba mangalam rakantu sabba devata sabba buddhanubhaven sabba dhammanubhaven sabba sanghanubhaven sada sati bhavantu te devo vasatu kalene Sasa sampati hetu cha pito bhavatu loko cha raja bhavatu dhammiko. Salud.